Impuls. Notwendigkeiten einsehen können. Aus welchem Grund soll ein Mensch keinen eigentlichen Maßstab bei sich tragen können? Schließlich bedarf man doch eines solchen zuweilen im Leben. 1:1:1=100%, so fügt Schneider seine Dinge zu eigentlichen Werken zusammen und gewahrt es dabei mit Vorliebe selbst, was davon einen Wert besitzt und was eines solchen entbehrt. Alleine nur dort, wo er das zugeben darf, dass er selbst etwas dazu leisten muss, um das Vorkommende richtig zu begreifen, wird Schneider auch hinlänglich mit seinen Dingen bestehen. Wer keinen eigentlichen Maßstab kennt und darum auch keinen für seine Dinge gebraucht, dem entgeht da etwas. Was soll dessen Meinung Schneider auch interessieren können? Schließlich passt diese doch so gewiss kaum zu seiner Vorstellung der gegebenen Dinge.